Zweites Kapitel im Rosengarten. Eigentlich weiß ich aber nicht recht, was ich Benker schreiben soll. Das, was ich erlebt habe, gleicht in keiner Weise den Erlebnissen anderer Menschen. Und ich weiß nicht, wie ich es erzählen soll, damit Benker wirklich alles versteht. Ich habe nach Worten gesucht, die ich schreiben könnte, aber es gibt keine. Vielleicht könnte ich schreiben, ich habe Unsagbares erlebt. Benker würde trotzdem nicht wissen, wie es hier ist, im Land der Ferne. Und ich müsste ihm wenigstens ein Dutzend Flaschen schicken, wenn ich ihm alles von meinem Vater, dem König, erzählen wollte und von seinem Rosengarten und von Yum-Yum und meinem schönen weißen Miramis und dem grausamen Ritter Kato im Lande außerhalb. Nein, ich könnte niemals alles erzählen, was ich erlebt habe. Schon am ersten Tag nahm mein Vater, der König, mich mit in seinen Rosengarten. Es war gegen Abend, der Wind spielte in den Bäumen. Als wir auf den Rosengarten zugingen, hörte ich eine wundersame Musik, die tönte, als ob tausend Glocken aus Glas auf einmal erklängen. Es klang nicht laut, aber voll. Das Herz begann zu zittern, wenn man es hörte. »Hörst du meine Silberpappeln?«, fragte mein Vater, der König. Er hielt mich an der Hand, während wir gingen. Tante Edla und Onkel Sixten hatten mich nie an der Hand gehalten. Niemand hatte mich jemals zuvor an der Hand gehalten. Und deshalb war es so wundervoll, hier zu gehen und meine Hand in der Hand meines Vaters, des Königs, zu spüren, obwohl ich ja eigentlich zu groß dafür war. Der Rosengarten war von einer hohen Mauer umgeben. Mein Vater, der König, öffnete eine kleine Pforte und wir gingen hinein. Einmal, vor langer Zeit, durfte ich mit Benker zu ihrem Sommerhäuschen draußen auf Wachsholm fahren. Wir saßen auf einer Steinplatte am Wasser und angelten, gerade als die Sonne untergehen wollte. Der Himmel war rot und das Wasser still. Es war die Zeit, in der die Rosenbüsche blühen. Ganz dicht hinter der Steinplatte standen sehr, sehr viele. Und weit drüben auf der anderen Seite der Bucht rief laut ein Kuckuck. Damals dachte ich, das sei das Schönste, was es auf der Welt gäbe. Nicht der Kuckuck natürlich, den ich ja nicht sah. Aber sein Ruf machte, dass alles andere noch schöner aussah, als es sonst ausgesehen hätte. Ich sagte nichts davon zu Benker, sondern dachte die ganze Zeit still für mich, das hier ist sicher das Schönste, was es auf der Welt gibt. Aber damals hatte ich ja noch nicht meines Vaters, des Königs, Rosengarten gesehen. Ich hatte seine Rosen noch nicht gesehen, all die schönen roten Rosen, die wie ein roter Wasserfall leuchteten, oder seine weißen Lilien, wenn sie sich im Winde wiegten. Ich hatte seine Pappeln noch nicht gesehen, die silbernen Blätter hatten und die so hoch in den Himmel ragten, dass in ihren Spitzen, wenn der Abend kam, Sterne brannten. Ich hatte seine weißen Vögel noch nicht gesehen, die durch den Rosengarten flogen, und nie zuvor hatte ich etwas gehört, was ihrem Gesang glich oder der Musik aus den Blättern der Silberpappeln. Niemand kann je etwas so Schönes gehört oder gesehen haben, wie das, was ich meines Vaters, des Königs, Rosengarten hörte und sah. Ganz still stand ich und drückte die Hand meines Vaters, des Königs. Ich wollte fühlen, dass er da war. Alles war so schön, dass man einfach nicht ertragen konnte, es allein zu erleben. Und mein Vater, der König, streichelte meine Wange und sagte, »Mio, mein Mio, freust du dich über meinen Rosengarten?« Ich konnte nicht antworten. Ich hatte ein ganz eigenartiges Gefühl, fast als ob ich traurig sei. Dabei war ich doch gar nicht traurig, ganz im Gegenteil. Ich wollte meinem Vater, dem König, sagen, er müsse nicht glauben, ich sei traurig. Aber noch bevor ich sprechen konnte, sagte er, es ist gut, dass du glücklich bist. Bleib glücklich, Mio, mein Mio. Dann ging er, um mit seinem Rosengärtner zu sprechen, der da stand und auf ihn wartete. Und ich lief allein umher und sah mich um. Ich war verwirrt von all dem Schönen und hatte ein Prickeln in mir, als wäre ich ganz mit Brauselimonade angefüllt. Meine Beine waren so froh und konnten nicht ruhig stehen und meine Arme waren so stark geworden. Ich wünschte, Benker wäre da, damit ich mich mit ihm prügeln könnte. Nur zum Spaß natürlich. Ja, ich wünschte, Benker wäre da, denn ich wollte jemanden bei mir haben, der so alt war wie ich, mit dem ich all das teilen durfte. Aber Benker, der Ärmste, war sicher gerade jetzt im Tegner-Park und es war windig und regnete wie gewöhnlich und war dunkel und düster. Und sicher wusste er um diese Zeit schon, dass ich verschwunden war und überlegte, wo ich wohl hingekommen sein konnte und ob er mich jemals wiedersehen würde. Armer Benker, wir haben viel Spaß zusammen gehabt, Benker und ich. Und ich begann, mich nach ihm zu sehnen, wie ich so in meines Vaters, des Königs, Rosengarten umherging. Von all dem Alten, das nun vorbei war, war Benker das Einzige, was mir fehlte. Es gab wirklich keinen anderen Menschen, den ich vermisst hätte. vielleicht noch Tante Lundin, denn sie war immer gut zu mir gewesen. Aber am meisten dachte ich doch an Benka und eine Weile ging ich still auf dem schmalen Weg im Rosengarten weiter und fühlte, wie das Prickeln wieder aus meinem Körper verschwand. Und ich war ein wenig traurig und ließ den Kopf hängen. Aber dann sah ich auf und vor mir auf dem Weg stand, ja, fast dachte ich, es sei Benka, aber er war es nicht, es war Yum-Yum. Natürlich wusste ich nicht, dass es Yum-Yum war. Es war ein Junge, er hatte das gleiche dunkle braune Haar und die gleichen dunklen Augen wie Benka. Wer bist du? Fragte ich. Ich bin Yum-Yum, sagte er. Da bemerkte ich, dass er doch etwas anders aussah als Benka, irgendwie ernster und artiger. Benka ist auch artig, so ungefähr wie ich, so mittel. Aber es kam doch manchmal vor, dass man aneinander geriet und sich prügelte. Man konnte schon ab und zu wütend sein. Nachher wurde man natürlich wieder gut Freund. Aber mit Yum-Yum konnte man sich gewiss nie prügeln. Dafür sah er rundherum zu artig aus. Willst du wissen, wie ich heiße? Fragte ich. Ich heiße Bosse. Nein, ist ja wahr, Mio heiße ich. Ich weiß schon, dass du Mio heißt, sagte Yum-Yum. Unser Herr, der König, hat Boten durch das ganze Land geschickt und allen verkünden lassen, Mio ist heimgekommen. Stellt euch vor, so glücklich war mein Vater, der König, dass er mich gefunden hatte. Er ließ es weit und breit allen sagen. Das war wohl ein klein wenig kindlich von ihm, aber ich wurde sehr froh, als ich es hörte. Hast du einen Vater, Yum-Yum? Fragte ich, und ich hoffte und wünschte, dass er einen hätte. Ich war selbst so lange ohne Vater gewesen, dass ich wusste, wie traurig das war. Gewiss habe ich einen Vater, sagte Yum-Yum. Der Rosengärtner ist mein Vater. Willst du mitkommen und dir ansehen, wo ich wohne? Das wollte ich. Und er lief vor mir her, den Weg entlang, bis zum äußersten Winkel des Rosengartens. Dort stand ein kleines weißes Haus mit einem Strohdach, ein Haus wie aus einem Märchen. Die Mauern und das Dach waren so unter Rosen versteckt, dass man vom Haus selbst kaum noch etwas sah. Die Fenster standen offen und weiße Vögel flogen hinein und heraus, wann sie wollten. Vor dem Haus am Giebel stand eine Bank und ein Tisch und eine lange Reihe Bienenkörbe. Die Bienen schwirrten zwischen den Rosen umher. Und ringsum Rosen und Rosen und Pappeln und Weiden mit silbernen Blättern. Jemand rief aus der Küche. Yum-Yum, hast du das Abendbrot vergessen? Es war Yum-Yums Mutter, die gerufen hatte. Sie trat heraus auf die Schwelle, stand dort und lachte. Und da sah ich, dass sie genauso aussah wie Tante Lundin, vielleicht etwas schöner. Sie hatte auch diese tiefen Grübchen in den runden Wangen wie Tante Lundin. Und sie fasste mich beim Kinn, genau wie Tante Lundin damals, als sie sagte, leb wohl, Bo Wilhelm Olsson. Aber Yum-Yums Mutter sagte, willkommen, willkommen, Mio. Willst du mit Yum-Yum zusammen Abendbrot essen? Ja, sagte ich, sehr gern, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Sie sagte, es mache gar keine Mühe. Yum-Yum und ich setzten uns an den Tisch vor dem Haus. Seine Mutter brachte uns eine Schüssel mit kleinen Eierkuchen und dazu gab es Erdbeerkompott und Milch. Wir aßen, Yum-Yum und ich, bis wir beinahe platzten und sahen uns an und lachten. Ich war froh, dass es Yum-Yum gab. Einer von den weißen Vögeln kam herbeigeflogen und schnappte sich einen Eierkuchen von meinem Teller. Und da lachten Yum-Yum und ich noch mehr. In diesem Moment kam mein Vater, der König, mit Yum-Yums Vater, dem Rosengärtner. Ich wurde plötzlich etwas ängstlich, denn mein Vater, der König, mochte es vielleicht ebenso wenig wie Tante Edla und Onkel Sixten, wenn ich hier saß und aß und laut lachte. Ich wusste ja noch nicht, wie gut mein Vater, der König, war und wie er mich liebte und wie sehr er wünschte, dass ich lachte. Mein Vater, der König, blieb stehen, als er mich sah. »Hier sitzt du, Mio, mein Mio, und lachst?« fragte er. »Ja, verzeih mir«, sagte ich. »Lach nur weiter, lach noch mehr«, sagte mein Vater, der König. Dann wandte er sich zum Rosengärtner und sagte etwas Merkwürdiges. »Ich liebe den Gesang der Vögel, ich liebe die Musik aus meinen Silberpappeln, aber noch mehr liebe ich es, meinen Sohn im Rosengarten lachen zu hören.« Da merkte ich zum ersten Mal, dass ich niemals vor meinem Vater, dem König, Angst zu haben brauchte. Ich verstand, was ich auch tun mochte, immer würde er mich mit diesen freundlichen Augen ansehen, so wie er mich jetzt ansah, als er da stand, eine Hand auf der Schulter seines Rosengärtners, während ihn die weißen Vögel umflatterten. Und als ich das verstanden hatte, wurde ich froher als je zuvor in meinem Leben. So froh war ich, dass ich ganz, ganz laut lachen musste. Ich legte den Kopf nach hinten und lachte so laut, dass die Vögel beinahe ängstlich wurden. Yum-Yum glaubte sicher, ich lache noch immer über den Vogel, der uns einen Eierkuchen gestohlen hatte. Auch Yum-Yum lachte lauter als zuvor. Und nun lachten auch mein Vater, der König, und Yum-Yums Vater und Yum-Yums Mutter mit. Warum sie lachten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich lachte meinem Vater, dem König, zuliebe. Als Yum-Yum und ich gegessen hatten, liefen wir in den Rosengarten und schlugen Purzelbäume im Gras und spielten Verstecken hinter den Rosenbüschen. Viele Verstecke gab es dort, und wenn es im Tegnérpark und in seiner Nachbarschaft nur den 10. Teil dieser Verstecke gäbe, könnten Banker und ich zufrieden sein. Ich meine, Banker könnte zufrieden sein. Ich selbst brauche wohl nie mehr nach einem Versteck im Tegnérpark zu suchen, und das ist gut so. Es begann zu dunkeln. Wie ein weicher blauer Nebel legte es sich über den Rosengarten. Die weißen Vögel verstummten und suchten ihre Nester auch auf. Auch die Silberpappeln schwiegen, ganz still wurde es im Rosengarten. Nur in der Spitze der höchsten Silberpappel saß noch ein einsamer, großer, schwarzer Vogel und sang. Er sang schöner als all die weißen Vögel vorher zusammen. Ich hatte das Gefühl, als sänge dieser Vogel nur für mich, aber ich mochte ihn nicht hören, denn er sang, dass es weh tat. »Jetzt kommt die Nacht«, sagte Yum-Yum, »ich muss nach Hause gehen.« »Nein, geh nicht«, sagte ich. »Ich möchte mit diesem wunderlichen Gesang nicht allein sein.« Und ich zeigte hinauf zu dem schwarzen Vogel und fragte, »Yum-Yum, wer ist der?« »Das weiß ich nicht«, sagte Yum-Yum. »Ich nenne ihn Trauervogel, nur weil er so schwarz ist. Vielleicht heißt er ganz anders.« »Ich glaube, ich mag ihn nicht«, sagte ich. »Ich mag ihn«, sagte Yum-Yum. »Trauervogel hat so gute Augen.« Dann sagte er noch, »Gute Nacht, Mio«, und lief davon. Doch nun kam mein Vater, der König, er nahm meine Hand und wir wanderten durch den Rosengarten nach Hause. Trauervogel sang weiter, aber jetzt, da ich meine Hand in der meines Vaters, des Königs, spürte, schmerzte mich sein Gesang nicht mehr und ich wünschte, er möge weiter singen. Bevor wir durch die Pforte gingen, sah ich noch, wie Trauervogel seine großen schwarzen Schwingen ausbreitete und dem Himmel entgegenflog. Und ich sah, dass dort oben am Himmel drei kleine Sterne schwach zu leuchten begannen.